Wir alle irrten umher wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Doch der Herr ließ ihn treffen, all unsere Ungerechtigkeit. Und nun dürfen wir leben, weil er uns von der Sündenerlass befreit. Ich kann das nicht begreifen, der Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Du gabst dein Leben hin für mich, damit ich leben kann durch dich. Und jetzt lebe nicht mehr ich, sondern du in mir und ich in dir. Du gabst dein Leben hin für mich, damit ich leben kann durch dich. Und jetzt lebe nicht mehr ich, sondern du in mir und ich in dir. Danke, Herr. Danke, Herr. Wir alle waren tot in unseren Sünden. Wir alle dienten dem Fürst dieser Welt. Doch der Vater brachte Rettung, versetzte uns in seines Sohnes Reich. Ja, der König stieg vom Thron herab und machte sich seinen Knechten gleich. Das kann ich nicht erfassen, warum hat er für uns sich schlagen lassen? Du gabst dein Leben hin für mich, damit ich leben kann durch dich. Und jetzt lebe nicht mehr ich, sondern du in mir und ich in dir. Du gabst dein Leben hin für mich, damit ich leben kann durch dich. Und jetzt lebe nicht mehr ich, sondern du in mir und ich in dir. Danke, Herr. Was kann ich tun, um dir zu danken? Was kann ich geben, was dir nicht schon gehört? Weil du mich zuerst geliebt hast, als ich noch weit entfernt von dir war. Ja, ich schulde dir mein Leben, in alles hin, was ich bin und hab. Lass mich immer mehr verstehen, was dort am Kreuz für mich ist geschehen. Du gabst dein Leben hin für mich, damit ich leben kann durch dich. Und jetzt lebe nicht mehr ich, sondern du in mir und ich in dir. Du gabst dein Leben hin für mich, damit ich leben kann durch dich. Und jetzt lebe nicht mehr ich, sondern du in mir und ich in dir. Danke, Herr.